1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heißt, ich habe vergeben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die wirklich mal eine sehr gravierende Sache vergeben haben. Hat man euch mal etwas sehr Schlimmes angetan? Und ihr habt trotzdem dieser Person vielleicht nach einer gewissen Zeit vergeben und habt gesagt, okay, das war sehr schlimm und hat mich sehr verletzt und war eigentlich nicht entschuldbar, aber schwamm drüber, ich verzeihe dir das. Wenn ihr gerne mit mir über so etwas reden wollt, über eine solche Geschichte in eurem Leben, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Lore und Lore ist 61. Hallo Lore. Hallo Lore. Hallo. Ja, du hörst mich. Ja. Das ist schön, ich höre dich auch. Ja. Lore, du hast zu dem Thema angerufen, ich habe vergeben. Ich bin 49 geboren. Ja. Und war dann in einem Heim in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Und dann war da so eine Leiterin, so eine Nonne, die hat mir ganz viele schlimme Sachen angetan. Großes aktuelles Thema zurzeit. Ja, und was hat die Nonne dir angetan? Zum Beispiel musste ich einmal in Schweinestall bei den Schweinen schlafen, da war ich so 9. Mhm. Was hattest dann, du angestellt vorher? Weiß ich nicht mehr. Ich war frech, ich war immer frech. Naja, wahrscheinlich nichts Gravierendes, was man schon in der Zeit so als frech betrachtete, ne? Ja, ja. Mhm. Und dann kam mein Bruder dazu und der ist mit 4 Jahren in den Sack gekommen, beim Nikolaus. In den Sack gekommen. In den Sack? Jahr. Mit ja. 4 Jahren. Und dann wollte ich ihm helfen, und dann wurde ich weggeschubst. Bleib da sitzen, sonst kommst du da auch rein. Mhm. Oder die haben mir Valium gespritzt, das haben sie mich 2, 3 Tage ruhig gestellt. Die haben dir Valium gespritzt? Ja. Woher weißt du das im Nachhinein? Damals hast du das doch wahrscheinlich gar nicht verstanden. Ich habe wohl Spritzen gekriegt, aber und dass ich dann immer benebelt war, das weiß ich. Achso, und du vermutest, dass das irgend so ein Beruhigung... Ja, nee, steht auch in den Akten. Ach so. Mein Ach so. Bruder forscht, der schreibt jetzt ein Buch und... Die haben, das Schicksal. Aber das ist ja krass. Die haben euch kleinen Kindern Valium gespritzt, damit ihr ruhig gestellt seid. Ja, ich, die anderen nicht. Du? Mhm. Ja, die anderen waren angepasst, die waren lieb und die haben alles getan, was die Nonnen gesagt haben. Weißt du noch ein paar Beispiele, erinnerst du dich? Ja, zum Beispiel, da war ich 11, da wurde mein Geburtstag nicht gefeiert, mir nicht gratuliert, weil ich auch frech war. Mhm. War auch schlimm. Oder, ich bin ein bisschen aufgeregt. Haben die Nonnen dich auch geschlagen? Ja, aber wie? Aber wie? Auf den Stuhl gelegen, musste ich mich hinlegen. Die Kinder waren drumherum, haben dann gezählt, die Schläge. Musstest du den Po bleckig machen? Also mit nacktem Po? Ja. Mhm. Und wie viele Schläge hast du dann bekommen? Bestimmt 6, 7. Ja. Da habe ich immer gesagt, ich zeige euch das nicht, dass das mir wehgetan hat. Da habe ich die immer angelacht. Das heißt, du warst... Dann wurden sie noch wütender. Das heißt, du warst als kleines Mädchen schon eine sehr starke Persönlichkeit. Ja, muss wohl. Offensichtlich, du hast dich nicht kleinkriegen lassen. Nö. Hm. War da eine Nonne, eine bestimmte Nonne, die besonders schlimm war, oder waren es alle? Ja, das war die Leiterin. Das war die Leiterin. Ja, und die Erzieherin auch. Ich wurde dann getrennt von meinem Bruder und er sagt heute, dass er da unheimlich drunter gelitten hat. Hm. Ich kam ins Ruhrgebiet irgendwo hin und dann haben die mir auch nicht gesagt, wohin und so. Oder die haben mein Tagebuch aufgebrochen, da habe ich Schläge gekriegt, weil das war alles gelogen, was ich da reingeschrieben habe. Wieso seid ihr beiden Kinder denn überhaupt ins Heim gekommen? Ja, meine Mutter war 16, uneheliches Kind, 49, ist ja ganz schlimm gewesen damals. Also du warst ein uneheliches Kind? Ja, ja. Mein Bruder auch. Der Bruder auch, ach so. Ja. Mhm. Und dann hat sie geheiratet und da stammen noch 7 Kinder. Ach so, sie hat dann geheiratet und wollte euch nicht mehr? Doch, das war ja das Schlimme. Mein Bruder hat dann Akten gefunden, wo drin stand, dass es eine Familienzusammenführung geben sollte. die hat nie stattgefunden. Aber habe ich es nicht verstanden? Wieso seid ihr denn dann ins Heim gekommen? Ja, weil meine uneheliche Kinder und meine Mutter war jung und es ging nicht anders. Sie hatte kein Zuhause, nichts. Ja, als du aus dem Heim dann rausgekommen bist, wie alt warst du da? Ja, das war auch so schlimm. Da war ich 13, da ist eine Bäuerin gekommen mit ihrem behinderten Kind, hat das da abgegeben und gefragt, ob sie braucht die jemanden zum Arbeiten. Da haben die Nonnen mich da, musste ich mit denen mit. Dann habe ich auf dem Bauernhof morgens um 16:30 bis nachts 22:30 da mal locht und kein Geld dafür gekriegt. Und da war ich noch nicht mal 14 Jahre alt. Und wie lange warst du dann bei diesen Bauern? 4 Jahre. 4 Jahre. Und auch kein Geld, nichts gekriegt dafür. Also bist du da vom Regen in die Traufe gekommen? Ja, ja. Haben die Bauern dich auch schlecht behandelt? So, haben die dich geschlagen? Natürlich, wenn die nicht getan haben, was sie wollten. Wenn man sich das vorstellt, da geht eine Bauersfrau ins Heim mit einem behinderten Kind und tauscht das behinderte Kind mit einem gesunden ein, um damit sie eine Arbeitskraft hat. Ja. Ja. Ist ja unfassbar. Ja, das ist ja ganz schlimm. Wann warst du dann frei? Mit 21. Als du da dann von den Bauern wegkamst, da warst du ja noch nicht 21. Wohin bist du dann gekommen? Auch ins Krankenhaus, in einer Küche und also ich bin dann hin und her und dann habe ich gesagt, wenn ich 21 bin, heirate ich und kriege Kinder. Wollte eine Familie. Das heißt, eine sehr schwere Kindheit, eine sehr schwere Jugend gehabt. Ne? Das kann man so sagen. Ja, und? Ja, und nun heißt ja unsere Sendung, ich habe vergeben. Und eine Situation auch, da habe ich mich eingeschlossen im Zimmer, da hat die Nonne den Pastor geholt, da hat die Tür aufgebrochen und ist zu mir gekommen und hat mich dann im Magen gedreht. Der Pastor? Ja. Hm. So, jetzt heißt die Sendung, wie ich gerade schon sagte, heißt ja, ich habe vergeben. Ja, und dann war ich 24. Und dann rief mich eine andere Nonne an, ich sollte sofort kommen. Mhm. Die Leiterin liegt im Stern und die will unbedingt mit mir reden. Ach. Nur mit mir, mit keinem anderen. Nur mit dir. Nur mit mir. Und das hat dann eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich da war. Mhm. Dann haben sie mich ins Zimmer gelassen. Ja, und dann hat sie erzählt, Lore, ich habe dir so viel Leid angetan. Ach, das wurde ihr auf dem Sterbebett klar. Ja. Und ich habe dir so viel angetan, das tut mir so leid. Ich möchte, dass du mir verzeihst. Und wie hast du da reagiert? Ja, erstmal war ich so, ja, endlich mal, dass ich wichtig war. Ja, ja, da klar. Ich wollte mich sprechen, ja, ja. Keinen anderen. Ja, ja, ja, fand ja. Ich unheimlich gut. Ja. Und dann kam das wirklich aus Herzen, von meinem Herzen. Ich sage, ich verzeihe dir. Das hast du ihr gesagt, auf dem Sterbebett. Ja, auch vom Bauch her, nicht aus Mitleid oder so, sondern wirklich aus dem Herzen. Hat dieses Gefühl und diese Überzeugung dann all die Jahre bis heute angehalten? Würdest du heute immer noch sagen, ich habe dieser Frau vergeben? Schon, aber ich bin noch traumatisiert von den Sachen. Ich habe ja noch mehr erlebt, aber... Aber das ist ja schon sehr krank geworden. Und Aber das ist ja schon wahnsinnig, dass diese Frau dich dann an ihr Sterbebett geholt hat. Ja, und dann 5 Minuten später ist sie gestorben. Mhm. In meinem Beisein. Jetzt haben wir gerade die... So lange gewartet, bis ich kam. Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, das ist ihr so klar gewesen, was sie da für ein Unrecht angetan hat. Hat das auch aufgezählt und hat mir das gesagt. Mhm. Und dann kamen auch so Tränen. Das ist ich ja oft sehr so. Leise gesprochen und ich habe aber alles verstanden. Das ist ja oft so, dass wenn man, also die Menschen, die viel mit Sterbenden zu tun haben, die erzählen das, dass der Sterbende sein Leben klar vor Augen sieht und dann auch sieht, was er für schlechte Dinge angerichtet hat. Und dann kommt die Reue plötzlich hoch. Mhm. Ne? Jetzt ist ja gerade die große Diskussion, wie Heimkinder entschädigt werden sollen. Hast du das verfolgt im Fernsehen? Ja, ja, ja. Und mein Bruder, der schreibt ein Buch. Der hat den Walraff getroffen und der hilft ihm, glaube ich, dabei. Ah, das ist natürlich, das ist sehr gut. Ja. Ich finde, dass das eigentlich ein Hohn ist. Ich finde, dass ihr, die ihr so Leid erlitten habt, viel zu wenig Wiedergutmachung bekommt. Das geht gar nicht. Das ist nicht. Vor 2 Tagen gab es einen Bericht im ZDF, im Heute-Journal, da wurde ein Mann porträtiert, dem es sehr, sehr, sehr übel ergangen ist. Mhm. Und der kriegt für ein zerstörtes Leben jetzt 4.000 Euro. Ja. Das ist ein Witz, finde ich. Das ist ein Witz. Mein Leben ist auch zerstört. Ja. Ich bin krank, man hat mir meine Mutter weggenommen, hat meine Kindheit geraubt, meine Jugend. Aber trotzdem ist das auch wiederum eine große Leistung von dir, finde ich, dass du dann da gesagt hast, ja, ich vergebe dir. Ja. Finde ich sehr, sehr beachtlich. Ja. Und die sagen auch alle, du bist gar nicht verbittert. Ich sage, nö. Und mein Sohn sagt, Mama, du bist nicht so geworden wie die Erwachsenen. Ja, du bist eine starke Frau. Ja. Lore, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und uns diese ungewöhnliche Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und schöne Weihnachten. Ja, wünsche ich dir auch. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Ja, und mach weiter. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unser Thema heute Nacht. Ich habe vergeben. Hat euch schon mal jemand etwas sehr Schlimmes angetan und ihr habt dann gesagt, ja, okay, dann ist es auch gut, schwamm drüber und wir vergessen die Angelegenheit. Wenn es so etwas in eurem Leben gab, haben wir ja alle irgendwie schon mal mehr oder weniger heftig erlebt, dann meldet euch und wir können uns gerne darüber unterhalten. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Barbara und Barbara ist 66. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Barbara. Wem hast du vergeben? Meiner Mutter. Was war da los? Meine Mutter hat mich und meine Schwester im Alter von 3 und 5 einfach bei Nacht und Nebel bei ihrer Mutter deponiert und ist mit einem anderen Mann, wir haben in Norddeutschland gewohnt, und sie ist nach Süddeutschland gegangen. In einer Nacht- und Nebelaktion? Ja, sie hat uns abends ins Bett gebracht und morgens war sie weg. Achso, sie hat euch gar nicht irgendwo hingebracht, sondern nur ins Bett? Sie hatte bei der Großmutter hat sie uns ins Bett gebracht und am nächsten Morgen war sie weg und wir haben natürlich gefragt. Ich kann mich, also sag ich mal, ich weiß gar nicht genau, wann so mein direktes Erinnerungsvermögen wieder einsetzte. Warst du damals 3 oder 5? 3 und meine Schwester war 5. Mhm. Und wir haben also immer nur gehört, das ist so, ihr müsst vernünftig sein. Und wo war der Vater? Die lebten wohl schon getrennt und die haben sich also nachher scheiden lassen. Mhm. Und sie hat also den anderen Mann geheiratet und hat auch 2 Kinder bekommen. Und unser Vater hat seine Sekretärin dann geheiratet. Und solange wie die keine eigenen Kinder bekommen haben, hatten sie Interesse an uns und kamen dann also mit Polizei und Gerichtsvollzieher bei der Omi an und wollten uns dann da so quasi rausfänden. Mhm. Und die Omi hat uns eingeschlossen und ich weiß nur, da war so großes Theater in der Wohnung. Die haben an die Tür geklopft und aus lauter Angst habe ich dann gesagt, ja, ich komme mit und habe also nachts ganz hohes Fieber gekriegt. Und dann hatte die Kinderärztin ihm das wohl erklärt, dass es das Schlimmste wäre, was er machen konnte. Und dann konnten wir auch bei der Großmutter bleiben. Und seid da aufgewachsen dann? Wir sind da aufgewachsen. Und die Omi hat, also sie war Kriegerwitwe und sie hat versucht, uns also die Liebe zu geben, die sie uns geben konnte. Wann hast du zum ersten Mal was von deiner Mutter gehört? Also wir durften dann nachher, als wir dann in der Schule waren, kann ich mich erinnern, dass wir dann ein paar Mal nach München fahren konnten in den Ferien. Wenn wir dann fragten oder weinten und gesagt hatten, wir möchten gerne da bleiben. Nein, das Geld reicht nicht für alle, ihr müsst wieder nach Hause. Und ich meine, die Ferien haben wir dann quasi da verbracht, aber unser normales Leben war ja oben in Norddeutschland. Und jedes Mal ist man wieder verstört nach Hause gekommen. Als sie euch damals abgeladen hat bei der Oma, wusste die Oma, was die... Also sie muss es gewusst haben, denn Omi hat uns nachher mal erzählt, also dadurch, dass ihr Mann im Krieg gefallen war, waren wir wieder der Sinn ihres Lebens. Mhm. Und sie hat dann also versucht auszugleichen, der unserer Mutter gegenüber oder auch dem Vater. Und ich bin nachher also... Nein, ich meinte, war deine Oma vorgewarnt, dass die Mutter abhaut? Das denke ich, ja. Das denkst du schon, ja. Sie hat uns das nie erzählt, aber ich denke, die eigene Mutter muss ja merken, wenn die Tochter... Nicht unbedingt. Wie war denn das dann, wenn du bei deiner Mutter warst im Münchner Raum? War die freundlich zu dir oder zu euch? Doch schon, aber wir haben natürlich gemerkt, dass die Geschwister da unten... Die waren wichtiger. Wichtiger waren, aber auch mit, ich sag mal, materielle Dinge sind für Kinder nicht wichtig. Aber da unten war also alles in Mengen und trotzdem wurde uns immer gesagt, also das reicht nicht, ihr könnt hier nicht leben. Ach so. Als du denn älter geworden bist, Ich habe dann 65 geheiratet und habe also Gott sei Dank einen sehr, sehr verständnisvollen Mann gefunden, der mich immer, wir sind jetzt 45 Jahre verheiratet, der mich also immer unterstützt hat. Wie war denn dein Verhältnis dann später, als du älter warst, zu deiner Mutter? Ja, sehr distanziert eigentlich. Also ich sag mal, ich habe ja nie ein richtiges Verhältnis Mutter und Kind kennengelernt. Mhm. Aber wenn ich das so von anderen miterlebt habe, waren da ein herzlicheres Verhältnis. Ja, ja, klar. Als wie so zwischen uns. Ja. Wie lange ist sie jetzt schon tot? 2004 ist sie gestorben. Und, 2004. Mhm. Ja. Und ich bin dann in der Zwischenzeit also in Therapie gegangen, weil ich also unter Ängsten und Schlafstörungen und allen möglichen Beschwerden litt. Und als sie das hörte, hat sie nur zu mir gesagt, wie kannst du da hingehen? Das ist ein wildfremder Mensch. Du kannst doch nicht fremden Menschen Dinge erzählen, die bei uns in der Familie sind. Mhm. Also ging das bis ins hohe Alter, dass sie dein Leben irritiert hat, sagen wir so? Nee, sie wollte das also immer beeinflussen, aber ich habe in der Therapie sehr viel Kraft gewonnen. Weil da habe ich also meinen Wunsch nach eigenen Kindern nicht umsetzen können. Ich hatte von Fehlgeburten und viele Operationen und ich hätte gern meinen Kindern die Liebe gegeben, auf die ich verzichten musste. Jetzt hat diese Mutter dir ja eigentlich und euch eine ganze Menge angetan. Mhm. Sie hat ihre eigenen Kinder einfach verlassen. Das ist ja schon das Schlimmste, was eine Mutter tun kann. Warum hast du ihr vergeben? Ich habe den Kontakt von 1980 bis 2003 rigoros abgebrochen. Mhm. Und als ich 2003 hörte, dass sie sehr krank war und auch dement wurde, habe ich ihr zu Ostern ganz spontan ein Paket geschickt mit Süßigkeiten, habe ihr aber freigestellt, wenn du kein Bedürfnis hast, du musst dich nicht bedanken. Mhm. Aber sie hat am nächsten Tag angerufen. Mhm. Wir haben telefonisch wieder Kontakt gehabt und ich habe sie im August 2003 4 Wochen zu mir nach Norddeutschland geholt. Mhm. Und gab es da ein Versöhnungsgespräch? Es war durch ihre Krankheit nicht mehr möglich. So. Und ich wollte es auch zu der Zeit nicht. Aber sie hatte sich so verändert. Sie war das Kind, ich war die Mutter. Mhm. Weil sie so vom Geist her, sie lief immer wie so ein kleiner Hund hinter mir her. Mhm. Und Domian, ich konnte ihr die Liebe geben, die sie mir nicht geben konnte, ohne Wenn und ohne Aber. Mhm. Und es waren wunderschöne 4 Wochen. Ist das so? Kann man das so verstehen, dass das Alter und auch ihre Krankheit dich, sagen wir mal, weich gestimmt hat? Ja, aber eigentlich von Herzen, weil ich gedacht habe, man kann kranken alten Menschen nicht im Stich lassen. Mhm. Und sie hat gemerkt, wie nah ich ihr war. Mhm. Und ich habe ihr vergeben, aber ich habe nicht vergessen. Als sie gestorben ist, warst du da sehr traurig? Ja. Ja. Aber ich war froh, dass ich Kontakt zu ihr aufgenommen habe. Das heißt, du bist mit ihr im Reinen? Ja, völlig im Reinen. Ja, das ist wichtig. Das finde ich immer einen ganz wichtigen Satz. Aber die Stärke habe ich auch nur durch die Therapie erlangt. Also alleine hätte ich es nicht geschafft. Wahrscheinlich war sie mit sich, als sie noch ganz klar bei Geiste war, nicht im Reinen mit sich. Nein. Ich weiß, sie hatte also dann immer mal so ein paar lichte Momente. Sie hat sie immer so eine alte Redewendung. Ich habe Verfehlungen begangen. Ah, ja. Und dafür werde ich jetzt bestraft. Ah, das hat sie gesagt. Hm. Ja, ja. Ich habe sie dann in den Arm genommen und gedrückt und getröstet. Und dann war das auch wieder in Ordnung. Und ich bin froh, dass ich das machen konnte. Mhm. Ich hätte zu leiden gehabt, wenn ich gehört hätte, sie wäre gestorben und ich hätte nicht Kontakt mit ihr aufgenommen, bei allem, was sie mir angetan hat. Mhm. Das wollte ich eigentlich mal erzählen. Ja, das finde ich eigentlich auch das finde ich eine tolle Geschichte. Und auch sehr bemerkenswert von dir, dass du das geschafft hast und gemacht hast. Und es war sehr richtig, dass du es gemacht hast. Ja, ich bin da auch glücklich drüber. Ja, finde ich auch. Ja. Das war meine Geschichte. Barbara, ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Und dir frohe Weihnachten. Wünsche ich dir auch, natürlich. Danke. Von Herzen, tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute, ich habe vergeben. Und hier ist Sven und Sven ist 31. Hallo Sven. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Sven. Über was reden wir? Ja, wir reden über eine Sache, die vor gut 10 Jahren angefangen hat und jetzt vor ungefähr einem halben Jahr endgültig beendet wurde. Mhm. Was ist das für eine Sache? Und zwar habe ich vor 10 Jahren geheiratet, recht jung, mit 19. Mhm. Und die Ehe ging nach 2,5 Jahren in die Brüche. Mhm. Und zwar, weil einseitig fremdgegangen wurde, also nicht von mir, sondern von meiner damaligen Frau. Ja, war sie auch so jung wie du? Ja, 2 Jahre älter ungefähr. Ja, naja, okay. Mhm. Ja, und nach 2,5 Jahren, wie das so ist, rosa-rote Brille, man macht die Augen zu und es wurde immer von allen Seiten gesagt, ja, hier, die geht dir fremd, die macht dies, jenes, welches. Und ja, war eine ziemlich harte Sache. Nach 2,5 Jahren ist die dann zu Ende gegangen, die Beziehung. Mhm. War in einem sehr tiefen Loch. Und vor 8 Jahren, da haben wir auch übrigens miteinander geredet. Und da Da hatte ich schon mal angerufen bei dir. Vor 8 Jahren, da ja, kann ich mich jetzt nicht mehr, nee, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, erzähl mal weiter, also ihr habt euch dann getrennt? Ja, wir haben uns dann getrennt, Wohnung aufgelöst, getrennte Wege gegangen. Mhm. Und ja, in den letzten 8 Jahren habe ich halt vom Kopf her sehr dran arbeiten müssen. Nach der Trennung war ich, wie gesagt, im tiefen Loch war. Also halt du hast 8 Jahre an dieser Trennung gearbeitet und gekämpft? Ja. Ja, die hat mir 8 Jahre im Kopf so zugesetzt, dass jedes Mal, wenn ich ihr zufällig über den Weg gelaufen bin, dieses komische Magengefühl hochkam und dass der Kopf dann fast schon ausschaltet, so nach dem Motto. Also komisches Magengefühl in dem Sinne, dass du wieder zu ihr zurück wolltest? Nee, eher die Wut über diese 2,5 Jahre, die ach so. Oberflächlich gesehen doch gut gelaufen sind, aber wenn man es hintergründlich sieht, dann doch sehr verkorkst waren. Ne? Ja, ja. Und Rachegefühle, ich sag mal, die hat man in den ersten 2, 3 Jahren, wo man sagt, irgendwann kriegt sie zurück und so. Aber jetzt nach 8 Jahren habe ich eine Beziehung angefangen und in der Beziehung habe ich mich so damit beschäftigt und habe mir gedacht, ja, 8 Jahre hat sie gesagt, sie hätte ja nichts angestellt und hat das Ganze also geleugnet, was ich dann von Freunden, Verwandten, Bekannten... Verstehe ich nicht. Was? Sie hat 8 Jahre nichts angestellt? Das verstehe ja, ich sie nicht. Hat, nein, sie hat gesagt, die ganzen 8 Jahre in diesen 2,5 Jahren Ehe wären halt nichts passiert. Mhm. Und was natürlich mir noch mehr zugesetzt hat, weil ich habe es mir ja nicht eingebildet. Und also, dass sie damals fremdgegangen war, war klar, oder wie? War mehr als klar. Nach diesen 2,5 Jahren habe ich dann halt mal die typische Kontrolle gemacht, bin mal hinterhergefahren. Und habe sie dann halt in flagranti mit ihrem Ex-Freund erwischt. Aber und das ist ja schon irre, dass man 8 Jahre Groll hegt. Ja, ja, Groll vor allen Dingen auch sich selbst gegenüber. Dass man überhaupt, eine Person so nah an sich rangelassen hat. Ne? Ja gut, das ist ja normal. Wenn man sich verliebt und wenn man heiratet, lässt man immer einen Menschen nah an sich heran. Ja, sollte man eigentlich schon, klar. Im sollte Ideal man schon. Ja, ja. So, jetzt bist du seit einem halben Jahr neu verliebt und hast die alte Sache somit. Nee, seit etwas über einem Jahr habe ich jetzt eine neue Beziehung und nach vor einem halben Jahr habe ich mir gedacht, die Frau, mit der ich jetzt zusammen bin, das ist die richtige. Mhm. Also definitiv, da bin ich mir mehr als sicher. Ja. Durch meine jetzige Freundin bin ich auch wieder, ich sag mal, 100% Christ geworden. Ja. Und dadurch irgendwo ist, glaube ich, vor einem halben Jahr auch so dieser Gedanke gekommen, ich suche das Gespräch, um mir selbst die Bestätigung zu geben, du bist drüber hinweg. Ach so, du hast dann Kontakt mit der ehemaligen Frau, deiner ehemaligen Frau aufgenommen. Ja, genau, genau. Und hab dann gesagt, jetzt muss ich da abschließen, um in der jetzigen Beziehung einfach vom Kopf her frei zu sein. Wie merkwürdig, für die war doch die Geschichte wahrscheinlich lange, lange, lange vom Tisch schon, oder? Ja, ja, ja, klar. Die war schon in einem ganz anderen Leben. Ja. Und dann kommst du an und sagst, ich will jetzt mit dir abschließen. Genau. Hat sie sich auf das Gespräch eingelassen? Ja, wie in den letzten 8 Jahren dieses typische, naja, ich habe ja nichts angestellt in der Zeit, aber ich habe ihr dann gesagt, hör mal, du brauchst von mir nicht irgendwie zu spielen. Es war so. Aber hatte sie es denn damals nicht zugegeben? Nee, überhaupt nicht. Ach so, und das hat sie dann nach 8 Jahren immer noch gesagt, da war ja nichts. Ja, ja, ja, genau. Wie ist denn dieses Gespräch dann auseinandergegangen, das du jetzt dann mit ihr geführt hast? Also anfänglich wieder dieses typische, ich habe nichts getan. Hm. Und im Mittelfeld habe ich dann gesagt, nee, hör mal, so kannst du nicht mit mir reden, ich will mit der Sache abschließen endgültig, ich will das weghaben. Und sagte so, ja, okay, sie hätte halt Fehler gemacht, aber aber? Das wäre für sie ja auch vorbei. Sie wäre ja jetzt auch neu verheiratet seit 1,5 Jahren. Also sie hat es auch jetzt nicht zugegeben, dass sie fremdgegangen ist? Nee, sie wollte nicht, aber sie hat es dann doch irgendwann im Laufe des Gesprächs zugegeben und hat halt Fehler eingeräumt, sag ich mal. Hat sie Fehler eingeräumt oder hat sie gesagt, ich bin fremdgegangen? Sie hat Fehler eingeräumt. Die Sache mit dem Fremdgehen wurde nicht explizit genannt, aber... Also merkwürdiges Gespräch. Ja, sehr merkwürdig. Vor allen Dingen dieses typische halt, dieses Bauchgefühl wieder, wenn man sich dann gegenüber sitzt und... Hat denn das Gespräch zumindest so viel bewirkt, dass du jetzt heute sagen kannst, ich habe der Frau vergeben? Die Frage stelle ich mir seitdem immer noch. Oh, aber du rufst ja zu dem Thema an, ich habe vergeben. Ja, vergeben habe ich im Grunde genommen schon. Mensch, Junge, jetzt machen wir mal, lassen wir mal 5 Grade sein. Die ganze Geschichte liegt 8, 9 Jahre zurück. Ja. Die Frau ist vielleicht einmal fremdgegangen. Das ist natürlich nicht schön, wenn man frisch verheiratet ist. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Aber es ist auch nicht so gravierend, dass man sich 10 Jahre zermartert deshalb. Und du erzählst mir, dass du jetzt auch noch Christ geworden bist. Was macht denn ein Christ? Ein Christ vergibt. Ja, er vergibt. Ja, ja. Ja, er vergibt. Und er wühlt nicht endlos in der Vergangenheit rum. Mhm. Finde ich. Sage ich dir als Nicht-Christ, finde ich, dass du so eine Haltung haben musst. Ja, die Haltung habe ich ja, sonst hätte ich das Gespräch nicht gesucht. Und ja, aber du bist ja immer noch nicht ganz klar. Du hast ja gerade gesagt, ja, diese Frage stelle ich mir und ich merke auch, wie du das so erzählst, dass du da noch voller Verspannung bist, was die Sache anbelangt. Mhm. Wie kommt denn das? Warum bist du denn so nachtragend? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war einfach eine sehr intensive 2,5 Jahresbeziehung. Ja, manchmal, aber Gott im Himmel, sie ist ja einmal fremdgegangen. Das ist schlimm, ja. Das muss ich jetzt sagen. Einmal war es ja nicht. Einmal war es ja nicht. Wie viel Mal war es denn? Oh, in den ganzen 2,5 Jahren des Öfteren. Also gut, ich will das ja auch nicht schönreden, damit du mich da missverstehst. Aber das ist eine alte Jacke mittlerweile. Ja, klar, sicher. Und du warst jung, sie war jung und ich meine, es ist Vergangenheit. Vergeben, kann man so sagen, habe ich ihr ja. Aber? Sonst würde ich immer noch diese Rachegelüste haben, die ich, sage ich mal, vor 4, 5 Jahren noch hatte, dass ich sage, ey, die Rechnung kriegst du zurück irgendwann. Aber das habe ich nicht mehr. Ich lasse mich da im Moment voll auf meine neue Beziehung ein und wenn sie mir über den Weg läuft, ich versuche gar nicht dran zu denken, spreche sie nicht an, rufe nicht hinterher und nichts. Ich lasse einfach an mir vorbeilaufen. Ja, noch schöner, wenn du hinterher rufen würdest. Ja, ja, klar. Das wäre schön dumm. Ja, da musst du jetzt aber noch ein bisschen an dir arbeiten, finde ich. Du bist ja auf dem richtigen Weg, aber so ganz gelassen bist du noch nicht. Ach, ich denke schon. Also zumindest so, dass ich nicht mehr... Was sagt denn deine neue Freundin dazu? Die weiß von dem Gespräch an sich nichts. Warum nicht? Ich von einem halben Jahr hatte. Warum nicht? Ja, das ist so eine Sache. Da habe ich negative Erfahrungen davon, wenn man ständig irgendwelche Sachen von Ex-Freundinnen und so erzählt, dass ständig diese doofen Blicke kommen von wegen, ach, du hast dich mit ihr getroffen und ja, dann spielt der Kopf verrückt, was hast du gemacht und diese Diskussion. Ja gut, aber du kannst es ja letztendlich erklären, aber wenn die Sache jetzt gegessen ist, dann soll es auch gut sein. Ja, klar. Ich wollte einfach nur damit abschließen. Ich wollte da nicht weiter mit irgendwem drüber diskutieren, die Vergangenheit nochmal neu auffühlen, gerade nicht in der neuen Beziehung. Ja. Das hat da nichts zu suchen im Grunde genommen. Also, dann wünsche ich dir, Sven, dass das wirklich jetzt auch bald wirklich Schnee von gestern ist. Mhm. Den Schnee haben wir ja im Moment noch, aber Schnee von gestern, das wird es auf jeden Fall werden, ja. Ja, und ich würde mir auch mal so ein bisschen Gedanken über mich selbst machen an deiner Stelle, warum du so verbohrt bist. Tja. Was da los ist? Ich denke mal echt einfach nur, weil wegen die erste Beziehung, große Liebe, dass das so... Ja, ja. Also ich kann sagen, man liebt nur einmal. Ich weiß nicht genau, ob es auch in dem Maße, also man liebt in dem Maße nur einmal. Lass das mal nicht deine jetzige Freundin hören. Nein. Das hat damit ja nicht... Ich will ja von der Frau nichts mehr. Das ist ja... Also, jetzt sagen wir noch mal ganz kurz, wie du zum Christ geworden bist durch die neue Freundin. Die neue... Ja, das ist eine christliche Familie. Ich hatte vorher schon durch meine Eltern, durch meine Oma, väterlicherseits, damals zur Konfirmationszeit irgendwo zu dem Christsein gefunden. Mhm. Und in diesen Jahren halt, in den letzten 8, 9 Jahren, ich glaube auch, das hat auch irgendwo was mit der Beziehung zu tun, die da damals kaputt gegangen ist. Da habe ich mir gedacht, wie kann das sein und so viel Scheiße. Achso, weil das jetzt eine sehr christlich geprägte Familie ist. Dadurch bist du auch wieder da hingeführt worden. Ja, durch dieses Familie sein, dieses eng aneinander, jeder hilft jedem. Ja. Und wenn es einem schlecht geht, dass die Leute sehen, es geht einem schlecht und lass uns drüber reden und so. Das ist sehr bemerkenswert. Sven, dann wünsche ich dir jetzt für deine jetzige Beziehung wirklich alles Gute. Mhm. Und ich wünsche dir... dass du die Kunst des Vergessens noch besser beherrschen lernst. Sagen wir es mal so. Werde ich, auf jeden Fall. Vielen Dank, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Sven. Schönen Abend noch, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. 1:29 Uhr haben wir und hier ist Vanessa und Vanessa ist 21. Hallo, Vanessa, hallo. Hallo. Hallo. Vanessa, du hast dich auch zu unserem Thema Ich habe vergeben gemeldet. Erzähl mal, um was geht's da genau bei dir? Ja, ich habe meinem Ex-Freund vergeben, der mich so knapp vor einem Jahr dazu gezwungen hat, abzutreiben. Mhm. Ja, und er wollte das Kind einfach nicht. Er hat abgelehnt. Als du schwanger warst, wie lange wart ihr da zusammen? Wie lange waren wir da zusammen? Es waren 7 Monate. Ach so, noch ganz, ganz frisch. Und ihr habt dumm nicht richtig verhütet. Dumm nicht aufgepasst, ja. Genau. Mhm. Und dann hat er zu dir gesagt, ich will auf keinen Fall ein Kind. Und da gab es keine Diskussion? Ja, am Anfang hieß es erst, ich stehe zu dir, egal wie du dich entscheidest. Mhm. Ja klar, aus meiner Schocksituation, gerade in der Ausbildung gewesen, kann ich nicht gebrauchen. Mhm. Ja, und dann mal so 1-2 Nächte drüber geschlafen und mit Familie drüber gesprochen und alles. Und da war das für mich eigentlich schon klar, dass ich das eigentlich haben wollte. Mhm. Und hatte es ihm dann halt auch gesagt gehabt. Und ja, da von da an war es dann so, nee, ich will das nicht. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Und wie hat er dich dann unter Druck gesetzt? Ja, weil man ja damals so schön blind ist vor Liebe, sozusagen die rosarote Brille auf. Da war bei mir vorbei. Er hat gesagt, entweder das Kind oder ich. Mhm. Und natürlich war es dann halt so, ja, er ist alles für mich und wenn er geht, habe ich niemanden. Und das war eigentlich Schwachsinn, weil ich hatte sehr viele Leute hinter mir stehen und Freunde, Familie. Und dann war Freunde von der Familie. Das war eine ganz klare Ansage von ihm. Entweder das Kind oder ich. Genau. Er war auch mit bei der Frauenärztin und da hatte das Kind schon Herzschlag und er stand einfach nur mit verschränkten Armen daneben und hat es richtig abwertend angeguckt. Mhm. Also das Ultraschallbild oder? Ja, genau. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt musst du doch dann schon so im Zwiespalt gewesen sein, oder? War ich auch. Ich war total fertig. Dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir uns mal zusammensetzen, mein Vater und meine Mama und mein Stiefvater zu der Zeit, und darüber sprechen. Ja. Ja, aber er hat sich dann halt mit seinem Vater am Tisch gesetzt und nur einen Satz gesagt, so von wegen, ja, wir wollen das nicht und fertig. Das hat mich dann so fertig gemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Bin dann halt bei uns in der Küche zusammengebrochen, also ein richtiger Nervenzusammenbruch. Hm. Und was haben denn deine Eltern gesagt? Welche Meinung hatten die? Also mein Stiefvater, der hat selber keine eigenen Kinder, der hat sich eigentlich tierisch darüber gefreut. Meine Mama war im ersten Moment natürlich auch geschockt, hatte gesagt, Kind, was machst du für Scheiße? Hm. Aber hat dann gesagt, wir werden dir helfen, wir werden dir beistehen. Mhm. Haben die denn gemerkt, wie sehr er, also dein Freund, dich unter Druck setzt? Gesagt habe ich nie irgendwas. Aber ich denke, die wissen es. Jetzt mittlerweile wissen sie es. Aber ich habe nie habe ich irgendetwas gesagt. So, dann hast du irgendwann dann die Entscheidung getroffen, ich gehe zur Abtreibung. Ja. Hast du das mit deiner Mutter besprochen vorher? Ja, ich bin mit meiner Mutter und meinem Ex-Freund und damals dahin gefahren, habe auch auf dem ganzen Weg geweint. Hat deine Mutter denn da nicht irgendwie gesagt, hier komm, lass uns, was ist los und ist das die richtige Entscheidung und so weiter? Ja, ich habe gesagt, klar, es nimmt mich mit, aber ich muss das jetzt machen. Also. Mhm. Und dein Freund, der da zu der Zeit noch dein Freund war dabei? Ja, er war dabei und hatte zu mir gesagt, warum heute jetzt schon wieder so schlimm ist die ganze Sache doch gar nicht. Ihm hat das alles total kalt gelassen, wie mich das mitnimmt. Mhm. Und das ist dann ambulant gemacht worden? Es sind halt immer noch, operativ. Ja schon, aber du konntest dann wieder nach Hause oder bist du einen Tag in der Klinik geblieben? Ja, das war, ich musste einen Tag dahin zur Besprechung, musste ein Formular ausfüllen, habe 2 Tabletten mitgekriegt, die ich 6 Stunden vor der Abtreibung einnehmen musste. Mhm. Und dann wurde die Abtreibung durchgeführt und davon habe ich immer noch diese verdammten Horrorbilder im Kopf, die zwischendurch immer mal wieder hochkommen. Mhm. Warst du denn dann in der Klinik? Über Nacht? Über Nacht auch? Nein, nicht über Nacht. Nein. Ich konnte danach direkt gehen. War er denn dann bei dir? Hat er dich auch abgeholt und begleitet? Ja, er hat mich abgeholt und mich begleitet. Und als er mich abgeholt hatte, hat er noch einen Freund abgeholt und hat dann mit denen einen drauf gemacht. Also was heißt drauf gemacht? Wir waren dann halt bei ihm. Ich lag auf der Couch, hatte halt Schmerzen und er hatte seinen Spaß mit seinem Kollegen dann neben mir. Wie lange bist du mit ihm dann noch zusammengeblieben? 2 Monate. Genau 2 Monate. Danach hat er mich verlassen. Ach, er hat dich verlassen dann? Ja. Wie ging es dir denn in diesen 2 Monaten nach der Abtreibung bis zu eurer Trennung? Es war von Tag zu Tag verschieden. Es kam immer drauf an, wie er gerade zu mir war. Also es hing immer von seiner, wenn er nett zu dir war, ging es dir auch gut. Und wenn er nicht nett war, dann ging es dir schlecht. Ja, weil es kam auch drauf an, ob er mich dabei jetzt noch unterstützt oder ob er mich dann wieder links liegen lässt. Wenn du es heute betrachtest, das Ganze liegt jetzt ein Jahr zurück, sagst du, bereust du, was du gemacht hast? Ja. Bereuen tue ich es auf jeden Fall. Weil du auch damit nicht so im Reinen bist mit dir, mit deinem Gewissen. Ja. So, aber die Sendung heißt ja, ich habe vergeben. Du hast ihm trotzdem, dass er dich dahin gedrängt hat, hast du ihm vergeben, dass er das gemacht hat? Ja. Wie kommt das? Weil ich musste einfach mit der Sache abschließen. Ich meine, man kann vergeben, aber man vergisst halt nicht. Also vergessen werde ich die ganze Geschichte auf jeden Fall nicht. Das kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Aber vergeben tue ich ihn trotzdem, weil es ist ein neuer Lebensabschnitt und es geht weiter. Als er dich verlassen hat, er hat dich ja verlassen. Warst du da sehr traurig, dass er gegangen ist? Ja, ich war sehr, sehr traurig. Also ich war richtig am Boden. Trotz allem, was passiert war. Ja. Nach dem Motto, jetzt habe ich schon abgetrieben und er geht doch. Ja, so war ich habe auch damals alles versucht, um ihn zurückzubekommen, aber war der eigentlich, oder ist er eigentlich, mal verloren. Ja, ist er eigentlich in deinem Alter? Er ist ein Jahr älter als ich. Hast du es heute ganz überwunden oder hast du heimliche Sehnsucht immer noch nach ihm? Nach ihm nicht, aber nach dem Kind. Naja. Ja, Vanessa, wenn das für dich so der Weg ist, dass du sagst, ich muss damit abschließen, es nutzt ja nichts, wenn ich es auf ewig Hass auf den Mann habe, kann ich das auch nachvollziehen. Und wenn du daraus so für dich die Lehre schließt, das finde ich wichtig, dass du dich nie wieder bei so wichtigen Fragen von jemand anderem unter Druck setzen lässt. Das, das ist ein guter Lerneffekt aus der Geschichte. Dass du die Entscheiderin bist und nicht irgendjemand anders und schon gar nicht ein Kerl, der sich dann davon machen will. Genau, weil das Kind hätte ich jetzt wahrscheinlich, hätte ich immer noch, weil es wäre immer mein Kind geblieben. Ja, genau. Es wäre immer bei mir gewesen. Und hast du dich denn inzwischen schon wieder neu verliebt? Ja. Ich habe inzwischen meinen Freund. Na wunderbar, das ist ja ganz toll. Bist du denn so mit Schwangerschaft jetzt erstmal gebremst oder denkst du, das könnte dann auch bald wieder passieren? Wir sind da hinterher, weil er wollte auch immer Kinder aber wir gucken erstmal, wie das mit uns erstmal so läuft. Dann kann man weiter schauen. Würde ich auch sagen, ihr seid ja erst ein paar Monate zusammen dann, oder? Genau. Ja. Wir sind Gemach. Zusammen. Gemach, das heißt langsam mal angehen lassen. Mal sehen, wie ihr euch so versteht. Und mit der Schwangerschaft, du bist jung, bist 21, das kann doch noch in 2-3 Jahren passieren. Eben. Ne? Genau. Genau. Vanessa, alles Gute dir und deinem Freund wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Vanessa. Unser Thema, ich habe vergeben. Hier ist Johanna. Johanna ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Johanna, guten Morgen. Ich passe nicht ganz in das Thema insofern, als ich merke immer wieder, dass ich nicht vergeben kann. Ja, erzähl trotzdem mal. Und zwar geht es, ich bin immer wieder damit konfrontiert, dass, ich muss mal so kurz sagen, meine Mutter hat sich das Leben genommen, da war ich 33. Meine Tochter hat sich das Leben genommen, das war vor 3 Jahren. Deine Tochter? Ja. Ich bin schon sehr früh geschieden gewesen und ich habe beide Kinder behalten, ich habe 2 Kinder. Und das Mädchen ist dann mit 13 zum Vater nochmal gegangen, da in eure Ecke, Düsseldorf. Und hat da auch wenig oder kaum nachher gar nicht mehr Kontakt mit mir gehabt. Ist dann 9 Jahre, hat da 9 Jahre gelebt und ist in der Zeit auch von ihrem Vater seelisch, geistig und finanziell missbraucht worden. Mhm. Also körperlich missbraucht worden. Körperlich missbraucht worden? Ja, körperlich auch. Sexuell missbraucht worden? Sexuell auch missbraucht, ja. Da war sie wie alt? Da war sie, das war zwischen 13 und 23, also 9 Jahre ungefähr. Ich habe es nicht verstanden, warum ihr keinen Kontakt hattet in der Zeit. Weil er das unterbunden hat. Er hat sie so eingenordet, sage ich jetzt mal, dass ich die Böse war. Und sie hat auch nachher, sie kam ja wieder im Notruf dann zu mir. Ich habe ihr hier Arbeit besorgt und eine Wohnung besorgt und habe sie unterstützt, wo immer das nur ging. Habe selber auch Therapie gemacht zwischendurch selber. Glaubst du, dass ihre Selbsttötung eine Folge von diesem Missbrauch war? Ja. Ja. Weißt du das genau? Hat sie dir das hinterlassen oder gesagt? Wir haben in der Zeit, wo sie noch bei mir war, viele, viele Gespräche gehabt. Mhm. Ich habe es auch anfangs gar nicht glauben wollen, aber ich bin dann auch spontan runtergefahren, als ich es erfuhr. Und habe dort einen Freund, den sie zu der Zeit hatte, auch gesprochen. Also das war dann schon, man will das ja mal selber nicht glauben, dass es in der eigenen Familie passiert. Mhm. Wie hat Und ich fühlte mich auch zum Teil, also sie hat mich auch schuldig gemacht dafür, dass ich sie zum Vater geschickt habe. Das stimmt aber so nicht aus meiner Sicht. Mhm. Sie wollte zum Vater, sie war ein Vaterkind. Wie hat deine Tochter sich das Leben genommen? Mit Tabletten. Ja. Jetzt hast du am Anfang erwähnt, deine Mutter hat sich das sie Leben hat sich genommen, erhängt, ja. erhängt, als du 33 warst. Ja. Und dann später hat sich deine Tochter auch das Leben genommen. Ja. Jetzt hilf mir mal verstehen, wie das in das Thema passt. Ich kann nicht vergeben. Wem kannst du nicht vergeben? Meiner Mutter habe ich vergeben, durch Familienaufstellung. Nochmal, der Mutter hast du vergeben? Und durch Familienaufstellung konnte ich die Schicksale voneinander trennen. Also das ist ein bisschen kompliziert, das ist ein psychologisches Modell. Können wir jetzt nicht so ausführlich erklären. Nein, nein. Aber das hat mir dabei sehr geholfen, dass ich meine Mutter verstehen konnte, dass ich nachvollziehen konnte, was sie bewegt hat. Sich das Leben zu nehmen. Ja, und dass ich habe mich dabei ertappt, dass ich viele, viele Schritte genauso gehe oder genauso mache oder handle auch. Mhm. Das hat mir allmählich Angst gemacht und da habe ich diese Familienaufstellung gemacht und das hat mich davon befreit, weil ich so nie gehandelt hätte. Vielleicht nur ein paar Sätze zum Verstehen. Warum hat deine Mutter sich umgebracht? Weil sie an ihrer Lebenslüge erstickt ist. Was war das für eine Lebenslüge? Ich habe eine jüngere Schwester, die ist nicht das Kind meines Vaters. Und das ist geheim? Das ist geheim geblieben. Ja. Das habe ich aufgedeckt durch die Familienaufstellung. So. Wem kannst du nicht vergeben? Ich kann jetzt nachgeblieben ist, also einmal den, sag ich, Verstorbenen eigentlich, dem Ex-Ehemann. Mhm. Der ist dann gestorben? Der ist vor einem Jahr gestorben. Ah ja. Mhm. Weil er das deiner Tochter angetan hat? Ich vermute, dass er das auch nicht ausgehalten hat irgendwie. Ich habe ihn auch. Verstehe ich jetzt nicht. Hat er sich auch das Leben genommen? Nein, er hat einen Herzinfarkt gehabt. Aber du kannst ihm nicht vergeben, weil er das deiner Tochter angetan hat, den Missbrauch, und du ihn auch verantwortlich machst? Ja, und weil er eine Ehefrau hatte, die jetzt immer wieder auftaucht. Und das ist das, wo ich immer wieder merke, ich habe also nach wie vor Wut im Bauch, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, weil er letztendlich dann ja auch verantwortlich ist, im weitesten Sinne vielleicht für den Tod deiner Tochter. Ganz sicher, ja. Mhm. Ich habe meine Tochter nicht mehr erreichen können und das einzig Hilfreiche war auch ein Arzt hier in Hamburg, bei dem sie dann auch gewesen ist, also durch mich gewesen ist, und den habe ich mal so doch noch auch danach befragt, der eigentlich eine Seele von Mensch ist, und der hat gesagt, auch er hat sie nicht mehr erreichen können. Mhm. Also der ist kein Vertrauen mehr gewesen. Das ist aber auch fast schon ein unheimlich Herzklopfen kriege ich jetzt, wo ich darüber rede. Ja, das ist aber auch schon fast eine übermenschliche Sache, die du da von dir verlangst, dass du diesen Mann, der deine Tochter missbraucht hat und so schlecht behandelt hat, die sich dann das Leben genommen hat, dass man diesem Mann vergibt, das ist aber auch schon... Ja, also ich komme nicht zur Ruhe damit. Deshalb ist es eigentlich mein Anliegen, wie mache ich das? Das ist eigentlich so meine Frage. Ich kann so vieles verstehen. Ich habe auch selber ganz viel Therapie gemacht. Ich kann so vieles nachvollziehen. Das kann man auch nicht verstehen. Nein, es gibt ja auch viele Sachen, die man nicht verstehen kann. Man kann es nicht verstehen, wenn ein Mensch einen anderen Menschen sexuell missbraucht. Ich komme komme nicht zur Ruhe damit, weil mein jüngstes Enkelkind mich heute noch damit, also heute damit konfrontiert, dass, also da ist jetzt so eine kleine Lücke, ich bin ja jetzt ein bisschen, hakt ein bisschen jetzt. Die Ehefrau, meinem Ex-Ehemann, die lebt noch und die hat jetzt Kontakt mit meiner Schwiegertochter. Ja, das ist jetzt so kompliziert. Das ist das, was es immer wieder aufleben lässt, so sage ich jetzt mal. Mhm. Also da will ich dir ehrlich sagen, wenn ich so einen Fall auch in meiner Biografie hätte, das weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich weiß es nicht. Und ich finde es fast auch, ich finde es auch menschlich, allzu menschlich, dass man da vielleicht Zeit seines Lebens einen Hass oder einen Groll auf diesen Menschen hegt, der dieses zu verantworten hat. Es ist ja doppelt schlimm. Er hat es deiner Tochter angetan und die Tochter hat sich das Leben wahrscheinlich deshalb genommen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Ja, und sie hat durch dessen Ehefrau keine Unterstützung gehabt und die taucht immer wieder hier auf. Also jetzt bei meinen Enkelkindern und das und. Kannst du das nicht unterbinden? Also ja, ich krieg's direkt durch meine Enkelkinder. Wenn die dann Geschenke kriegen, dann kommt die Kleine und sagt dann, guck mal. Das hab ist von, ich von so und so. Ja, verstehe. Und dann kommt alles bei dir wieder hoch. Und wenn ich gut beieinander bin, dann sage ich, oh, finde ich ja toll und habe es dann auch abgehakt. Aber in mir kocht es halt. Und wenn ich nicht gut beisammen bin, wie jetzt so in den emotionalen weihnachtlichen Brennpunkt, dann... Verstehe ich völlig. Dann merke ich, wie es eigentlich noch in mir geht. Ja, absolut, absolut. Vor 3 Jahren war das, ne? Ja. Ja, das ist ja auch noch frisch alles, das ja... Ist aber keine Zeit, die vergangen ist. Johanna, meine Psychologin Anja hat mitgehört. Ja. Vielleicht hat sie eine Idee. Ich möchte, dass ihr miteinander sprecht jetzt. Ich bin selbst, das hörte ich eben noch von dem jungen Mann, auch ein christlicher Mensch. Und deshalb komme ich damit auch nicht so gut zurecht im Moment. Ja. Ich weiß nicht, wie es geht, wie man das macht. Ich glaube sogar, dass es für einen Christ noch schwerer ist. Weil da das Gebot des Vergebens so stark ist. Ja, ich denke, ich habe... Ich denke, deshalb brauche ich für meinen Seelenfrieden. Ich möchte es loslassen können. Und wenn ich nicht damit konfrontiert werde, ist es auch weg. Ich lebe nicht täglich damit. Aber es kommt halt immer wieder. Ja, das ist das Schlimme. Das war gerade meine Idee, wenn du dich von dieser ganzen... dieser Welt lösen könntest, dann wäre das gut. Aber du bist ja konfrontiert durch die Enkel, wie du es gerade erzählt hast. Genau. Wir rufen dich gleich mal an und überlegen mal gemeinsam. Dankeschön, ja. Sehr gerne, Johanna. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Karin. Und Karin ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Karin. Du hast auch jemandem etwas sehr Großes und Schlimmes vergeben? Ja, musste ich. Erzähl mal. Also am 2. Oktober diesen Jahres ist mein Mann verstorben. Er kam am 7. September ins Krankenhaus, weil er... einen Schlaganfall hatte und dann ging es so weit wieder, dachte ich, mit dem Sohn, der inzwischen ins Krankenhaus gekommen war, wir könnten ihn wieder mit nach Hause nehmen, aber es ging nicht. Einen anderen Tag hat er einen nächsten Schlaganfall bekommen und einen Herzinfarkt und dann ging es ihm immer schlechter. Zeitweise war er so bei Verstand und konnte auch mit uns reden. Hat auch denn die Sprache wiedergefunden, aber dann hinterher ging es schlechter, er konnte nicht mehr richtig essen und konnte auch nicht richtig trinken. Dann wurde er eine Woche später in eine Reha-Klinik verlegt, dort ging es ihm noch viel schlechter, das war eigentlich die Hölle. Und wir haben ihn eigentlich auch besucht. Das war ein furchtbarer Zustand. Ja. Und dann von dort, weil sie nichts für ihn tun konnten, sie haben ihn auch dort gar nicht so richtig verseucht. Er konnte nicht mehr essen, er konnte nicht mehr trinken. Er ging rückläufig wie ein Kind, musste gewaschen werden und alles. Und dann ist er wieder zurückverlegt worden in das Klinikum, wo er schon vorher war. Und dort hat man mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass er nicht mehr gesund wird. Und hat man mich darauf vorbereitet, unter Zeugen und mit auch mit Ärzten und mit meinen Kindern. Ein Teil unserer Söhne war dabei. Ja. dass er im schlimmsten Fall, also im besten Fall in ein Pflegeheim muss, ja, oder danach, oder es abzusehen ist, dass er eigentlich in kürzester Zeit verstirbt. Mhm. Soweit die traurige Vorgeschichte. Wohin kommen wir jetzt, dass du sagst, ich habe vergeben? Was hast du vergeben? Also ich musste ihm vergeben. An dem Tag, wo er im Sterben lag, habe ich mit ihm darüber gesprochen, dass ich das nicht gut fand, dass er nichts gesagt hat. Er wusste, dass er krank war. Er wusste das seit einem Jahr, dass er sehr krank ist. Mhm. Ach so, und das hat nichts gesagt. Ach so. Er wusste also, das seit einem Jahr, dass er also mit dem Herzen zu tun hat. Er hatte, dass er mit dem Herzen zu tun hat, das wusste ich auch. Aber wie schlimm es um ihn stand, hat er nicht gesagt. Er hat das auch den Ärzten verboten, mir zu sagen. Mhm. Und das wusste er schon ein Jahr vorher. Ja, er hatte auch. Woher weißt du das, dass er das schon ein Jahr? Wir haben Papiere gefunden. Ja. Er hat also im April eine Krankenhauseinweisung bekommen, mhm, dass er schnellstens ins Krankenhaus musste. Und am 5. September hatte ich auch, Also lass uns mal anders sagen. Du bist darüber sehr enttäuscht gewesen, dass er dir die Ernsthaftigkeit seiner Erkrankung nicht gesagt hat. Ja, er hat das mit mir nicht geteilt. Er hat es nicht geteilt. Ja. Und dann quasi auf seinem Sterbebett habt ihr darüber gesprochen. Er hat im Krankenhaus nochmal gesagt, hat meinen Kosenamen gesagt und hat dann gesagt, es tut ihm ganz doll leid, er könnte sich nicht mehr zusammenreißen, es ginge nicht mehr. Hm. Ich habe zwar immer gefühlt, dass irgendwas ist, aber ich habe auch immer gesagt, lass uns zum Arzt gehen. Ja. Hat er das denn erklärt, warum er es nicht? Nein, das konnte er nicht. Was glaubst du? Er hat mehrere Schlaganfälle hinterher. Hm. Was glaubst du denn, warum er das unbedingt? Ja, die Ärzte haben mir gesagt, aus Liebe zu mir, er wollte mich verschonen. Das kann ja sein. Ja. Das war sicher ein Fehler, aber die Motivation wird es gewesen sein. Ja, natürlich. Aber als wir denn hinterher Papiere gefunden haben, dass er das schon ganz lange wusste, er hatte ja innere Blutung und hatte noch mehrere andere Erkrankungen. Das heißt, da warst du sehr, sehr enttäuscht und auch geschockt. Ja, natürlich. Das war ja auch ein Vertrauensbruch in einer gewissen Art und Weise. Aber das hast du ihm das noch gesagt, dass du ihm das vergibst? Ja. Ja, und das musste ich ja, sonst konnte er ja nicht sterben. Wie hast du es gesagt? Ja, habe ich ihm das gesagt? Ich habe gesagt, dass ich ihm das, ich bin sehr gläubig und habe mit meinen Seelsorgern besprochen alles und die haben mir geholfen dabei, dass das eben aus krankhafter Sicht war. Mhm. Er hatte schon ein Jahr vorher einen Schlaganfall und die Schlaganfälle haben die Persönlichkeit betroffen, sodass eine Persönlichkeit zum Negativen hin zerstört war. Und du hast den Eindruck, dass als du es dann gesagt hast zu ihm, dass es für ihn eine Erleichterung war? Oder hat das gar nicht mehr verstanden? Er hat sich auch von mir so verabschieden können noch, dass er mich, als das noch ging, als er noch beweglich war, dass er mich ganz doll gedrückt hat, ganz doll in den Arm genommen hat auch immer hin und wieder denn nochmal gesagt, dass er gewartet hat auf etliche Personen, die sich mit ihm verabschiedet haben. Also hat das vielleicht schon kapiert oder noch verstanden, was du gesagt natürlich hast? Wie lange wart ihr eigentlich verheiratet? Wir wären jetzt am kommenden Januar 47 Jahre verheiratet. 47 Jahre. Wir kannten uns 49. Er hat es aus Liebe gemacht zu dir. Mhm. Das glaube ich auch, um dich nicht zu beunruhigen. Ja, aber das ist trotzdem furchtbar. Ja, es ist trotzdem traurig. Aber so kann man es erklären. Es war kein böser Wille dahinter. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber man kann doch alles teilen miteinander. Das muss man eigentlich tun, das finde ich auch, ja. Wir haben alles geteilt. Vor allen Dingen, wenn man so lange zusammen ist. Natürlich. Mhm. Und dann habe ich hinterher, als ich dann ganz schnell ins Krankenhaus gefahren bin, weil wir alle das geahnt haben, die Kinder waren nachmittags noch da gewesen und ich bin dann abends hingefahren, dann bin ich auch bei ihm geblieben. Habe ich ihm erst gesagt, dass ich das nicht schön fand, was er gemacht hat, dann hätte mir das doch sagen können. Wir sind doch schließlich verheiratet und wir haben uns doch alles gesagt. Wir haben schon so viel miteinander erlebt. Wir haben aber so viele Kinder verloren. Da war es schon zu spät. Ja, natürlich. Er hätte ja auch nicht geheilt werden können. Ja. Und dann, Karin, ich mache mal einen Vorschlag. Du bist ja jetzt gerade sehr angeschlagen, was ich auch verstehen kann. Mhm. Das ist ja noch so frisch alles und es kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. ja jeden Tag. Na, absolut, ja, ja. Leg mal bitte auf und wir rufen dich mal in Ruhe nochmal vom Hintergrund aus an, okay? Ja. Mhm. Das machen wir. Ja. Alles Gute wünsche ich dir, bis gleich. Tschüss. So, und jetzt bin ich verbunden mit der Bettina. Und Bettina ist 49. Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen, Jürgen. Bettina, auch zu unserem Thema, ich habe vergeben. Ja, und zwar hatte ich deinem Reporter eben gesagt, oder deinem Redakteur, ja. Ich würde Gott vergeben. Aber richtig ist eigentlich der Begriff, den ich eben irgendwann gehört habe, ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Ich bin dabei, meinen Seelenfrieden zu finden. Und zwar war ich schwanger mit 4 Kindern, habe 2 Kinder bei der Geburt verloren und ein Kind voriges Jahr im Alter von 18 Jahren. Das heißt, von deinen 4 Kindern lebt nur noch ein Kind? Richtig. Da hadert man mit Gott und dem Schicksal. Ja, ich habe also ich war mit den dritten und vierten Kindern, das waren Zwillinge, war ich hoch in Umständen, kam in den Kreißsaal und wusste eigentlich, es muss ein Wunder passieren, dass sie überleben. Und habe gebetet und gebetet und gebetet und beide Kinder sind tot geboren. Und da habe ich gesagt, für mich existiert ein Gott nicht mehr. Das kann man ja auch nicht verstehen. Nein, also für mich war eigentlich immer, ich hatte immer schon Zweifel oder lange schon Zweifel. Mhm. Warum gibt es Kriege, warum ist dies, warum ist das, warum gibt es so viel Elend auf der Welt? Und an was ist dein Sohn jetzt gestorben? Eine Tochter auch. Eine Tochter. Ich hätte insgesamt 4 Töchter gehabt. Mhm. Meine Tochter voriges Jahr ist verstorben an Mukoviszidose. Also eine schwere Erkrankung. Genau, da habe ich in der Nacht habe ich auch mit dir telefoniert und das heißt, da warst du dann auch viele Jahre mit dieser schweren Erkrankung konfrontiert von dem Kind. Korrekt, ja. Und du kannst heute sagen, nach all dem Leid und all dem Schmerz, du hast Gott vergeben oder wem auch immer und hast deinen Seelenfrieden gefunden. Richtig. Erklär uns das, wie du das geschafft hast. Das liegt daran, ich bin also ein relativ spiritueller Mensch. Und ich habe in der Zeit, als meine Tochter verstorben war, ich muss dazu sagen, aufgrund ihrer Erkrankung, hatte sie eine eigene Wohnung, weil es traten verschiedene Allergien auf, sodass sie bei mir zu Hause nicht mehr wohnen konnte. Ich bin also schon seit ganz vielen Jahren geschieden, war alleinerziehend. Sie konnte bei mir nicht mehr wohnen und musste eine eigene Wohnung haben, hat eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe eine Bitte, Bettina. Hatte ein Auto. Ich habe eine Bitte. Ich gucke auf die Uhr, wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Ja, du musst mir unbedingt erklären, das möchte ich wissen, wie du das geschafft hast. Da komme ich jetzt drauf. Ja. Sie hatte also ziemlich viel, was sie zurücklassen musste, was ihr sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und als sie verstorben war, da musste ich dann unter anderem oder habe gesehen, dass sie ihr Auto verkaufte. Ihr Auto hatte eine Wegfahrsperre. Ich habe dieses Auto zu einer Werkstatt gebracht, damit das nochmal richtig durchgecheckt wird. Oder habe es von meinem Schwager hinfahren lassen, besser gesagt. Und in der Nacht, bevor der Werkstattmeister sich das Auto angucken wollte, hat meine Tochter mir nachts gesagt, also die schon einige Woche tot war, denk da dran, du musst da unbedingt anrufen, es ist eine Wegfahrsperre. Moment, die Tochter hat dir das gesagt, aber sie war schon eine Woche tot. Richtig, ganz genau. Wie hat sie dir das gesagt? Sie hat mir das im Traum gesagt. Im Traum? Ja. Dass da eine Wegfahrsperre ist, von der du gar nicht Bescheid wusstest. Ganz genau. Und hat mir den Code dieser Wegfahrsperre gesagt und hat mir, also ich erinnere mich, dass in dieser Nacht sowas dreimal passiert ist. Dass ich gleich morgens, als ich dann wach wurde, als erstes in der Werkstatt angerufen habe. Und sie hat dir im Traum sogar den Code gesagt. Ganz genau. Und du hattest vorher überhaupt keine Ahnung. Nein. Das kann sich also aus dem Unterbewusstsein nicht irgendwie in deine Träume geschlichen haben. Nein. Das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Da kommen noch ganz viele Sachen dazu. Nee, das ist keine Kleinigkeit. Das war nur ein Punkt. Aber ich glaube schon, dass einen das wahnsinnig beeindrucken kann. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, da kamen noch ganz viele andere Sachen. Sie hat also mit Gott darüber gesprochen, hat sie mir dann ein paar Monate später erzählt, dass sie dieses Leid nicht mehr ertragen könnte. Sie wollte sterben. Liebe Bettina, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und uns deine, diese sehr persönliche Geschichte erzählt hast. Kein Problem, gerne. Wir rufen dich auch nochmal an, du bist ja auch gerade sehr traurig. Wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, danke dir, ciao. Alles Gute, tschüss. So, in der Technik heute Nacht war Stefan Waltershagen. Wir sind morgen wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio Salz, 1 Uhr BDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und euch hier schon anmelden. 0800 220 50 50. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.